sprech von heute, als wär's gestern und von morgen, als wär's heute. Sammel um mich all jene zu selbstvergessenen, verstreuten Gedanken, Relikte dieses Erdballs, Gradmesser der Halbwertszeit des Werteverfalls. Und ich mach auch ferner erst Halt, wenn die Erdachsenmächte unter 23,5 Grad sinken. Und nein, bis dahin nicht, denn ich mach aus auf den ersten Blick wahnsinnigen Grundannahmen umgehend so wahrhaft sinnige, und zwar Kraft innerer Überzeugung, dass alles gut geworden sein wird, was es damit implizit schon längst ist, längst verloren geglaubtes Gedanken treibt gut, wurde geborgen scheint mir, was euch sehr wohl beängstigt, weil euer Sichtfeld so sehr auf euer direktes Umfeld verengt ist, das euch entgeht, wie absolut menschlich. Ich bin kein besonders geselliges Individuum. Manchmal sind es nur die Worte, die mir das Gefühl geben, mit der Welt verbunden zu sein und dem Leben. Wenn ich keine Worte habe, dann bin ich allein. Ich geb's zu, wenn ich rap, kompensiert's nur etwas. Und zwar den Fakt, dass ich für echten Gesang nicht talentiert genug war. Ich bin ganz ehrlich, das ist so gesehen kein Intro. Hatte eher was von einem Kind pro chinesischem Wanderarbeitssklaven auf langem Marsch nach Guangzhou. Mit Ausdi auf Mindestlohn auf Weltwerkbankniveau. So viel zum Mao vor dem Mitsche, der war, richte ich mich ansatzweise häuslich an unter Don Bosis Beatbrücke. Fragt nach meiner Geisteshaltung, wie bitte? Weil ich's mir verbitte, trete dir bitte erst einmal 7 Schritte zurück und hör zu.